Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Von den Machern von Ethisch fragwürdig und den Machern von Aus ist Jedis Kurzwelle kommt nun ein Podcast. So wertvoll, so lustig. Willkommen, hallo. Hier ist die Elite. Hallo, mit dem Zeilennen aus ist Jedi. Grüß Gott. Wir reden heute nur mal ganz kurz noch über den ESC, denn wir haben versprochen, wir werden einen kurzen Nachklapp geben, wenn es denn dringend nötig ist. Und jetzt natürlich die Frage, ist es dringend nötig, darüber zu reden? Natürlich ist es dringend nötig, darüber zu sprechen. Und damit herzlich willkommen in der ESC-Nachbesprechungsfolge. Was für ein denkwürdiger Abend. Das kleine Deutschland hat sich auf die hintersten Plätze begeben, um die Tradition aufrechtzuerhalten. Nein, hat's nicht. Ja doch, das kleine Deutschland ist Vorletzter geworden. Oh, wenn du das kleine Deutschland mit Österreich meinst, ja. Ja. Es gibt aber noch ein kleineres Deutschland, das hat gewonnen. Denn das ist kein kleineres Deutschland. Also die sprechen zwar auch komische Sprachen, das sind aber alles andere Sprachen als im weitesten Sinne Deutsch. Die gehören aber auch zu dieser tausendjährigen Geschichte. Nee, eben nicht. Die sind seit dem, seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges sind die nicht mehr mitgemeint. Die haben sich rausgezogen. Ja, aber du siehst, die tausendjährige Geschichte beginnt ja 800, also mit... die tausendjährige Geschichte beginnt erst noch. Achso, ich dachte immer, diese tausendjährige Geschichte ist irgendwie auch das, also nach der Logik der tausendjährigen Geschichte wäre ja jetzt auch Tschechien zum Beispiel das ganz alte, kurzzeitig mal da, mal wieder nicht da, dann abgestoßen, dann irgendwie nicht so ganz und dann wieder angegliederte Deutschland quasi. Die haben sowieso nie so richtig mitgespielt, die Tschechen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das wäre mal was für unseren großen Geschichtspodcast. Karl der Vierte war immerhin, ne? Ja, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen. Ja, also und dementsprechend das Königreich Böhmen hat immer zum Heiligen Römischen Reich gehört, hat aber nie so wirklich mitgespielt. Übrigens, da kann ich gleich mal die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit 1866? Da hat man dann gesagt, na, die Böhmen wollen wir gar nicht dabei haben, gibt's die den Österreichern? Wie schlimm muss das gewesen sein? Egal, lass uns mal über den ESC reden. Siehst du mal, der ESC ist die Fortsetzung europäischer Kleinstaaterei mit anderen Mitteln. Müssen wir noch irgendwas über die Halbfinals sagen, erstmal kurz? Müssen wir irgendwas darüber sagen? Eigentlich nicht so wirklich. Das erste habe ich nicht gesehen. Das zweite fand ich ganz unterhaltsam. Und wirklich große Überraschungen waren, glaube ich, nicht dabei. Zumindest erinnere ich mich an nichts. Ja, also ich drück's mal so aus, wenn du die Ergebnisse davon kennst, dann ist es schon so, dass Australien nur knapp gescheitert ist, was schade ist, denn live war das gar nicht so ein schlechtes Ding. Dafür sind einige Songs weitergekommen, wo man denkt, schade, eigentlich wären die nett gewesen, auszuscheiden. Und wiederum andere sind nicht weitergekommen, wie zum Beispiel Luna The Tower, was tatsächlich live gar nicht so schlecht war. Das stimmt. Was live tatsächlich gefallen hat. Das hat sich live noch mal ein bisschen gemacht. Aserbaidschan in der Live-Umsetzung nicht so gut wie in der Vorbesprechung. Nein. Ja. Luxemburg hat mich positiv überrascht auch. Ja. Und das wäre, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich einhaken könnte. Das ist eine Erkenntnis, die ich so auch noch nicht hatte. Der luxemburgische Beitrag funktioniert besser, wenn man sich die Performance dazu nicht anschaut. Seitdem ich den nur noch höre, finde ich den richtig gut. Ja, und was ich auch dazu sagen muss, im zweiten Halbfinale ausgeschieden leider die Tschechen, was live tatsächlich auch nochmal wesentlich schöner war als der Beitrag davor einfach nur so zu hören. Da hat, genau, also bei den Tschechen hat sich tatsächlich gezeigt, dass da live sehr viel mehr Talent vorhanden ist und Bühnenpräsenz und musikalische Fähigkeit als ja, bei manchen anderen Beiträgen. Ja, wenn man bedenkt, dass die Norweger eh nichts gerissen haben und die sind als letztes aus dem Finale noch weitergekommen. Ja. Also ja, Halbfinale war ja. Wenn man bedenkt, dass Österreich irgendwie mehr Punkte bekommen hat und ich immer noch nicht verstehe, wie man auch nur einen einzigen Anruf für diesen Auftritt verschwenden könnte, aber nun gut. Oder Lettland. Also ich fand den österreichischen Beitrag gar nicht so schlecht und auch live war der jetzt tatsächlich eine spaßige Nummer. Ich habe tatsächlich da die ganze Zeit dran gesessen und gedacht, oh, hoffentlich passiert nicht das gleiche wie damals bei Lumix, als quasi die Stimme live einfach komplett nicht gepasst hat und nicht klang wie im Studio und damit halt einfach daneben war, weil live klang die Dame einfach völlig daneben. Oder du meinst so wie bei Cascada damals, was das große Idol von Kalin war. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, die Tschechen sind nicht weitergekommen. Das fand ich schade, weil es war live tatsächlich schöner. Und wie gesagt, Norwegen hat ja eh nichts gerissen und dementsprechend. Was man dazu sagen muss, die Schweiz ist im zweiten Halbfinale nur auf Platz 4 weitergekommen, wobei man dazu sagen muss, da durften nur die anderen Länder abstimmen und es gab keine Jurys. Richtig. Und die Schweiz war ja auch jetzt nicht so der Publikumsliebling. Also verhältnismäßig nicht so eins der Publikumsliebling. Ja, also nicht der absolute. Du kannst den ESC, glaube ich, nicht gewinnen, wenn du nicht beide auf deine Seite ziehst. Publikumsvoting natürlich nicht der stärkste, aber auf Platz 5. 5, immerhin. Top 5, ja. Gut, nennen wir es mal Platz 3, wenn man die politischen Abstimmungen mal rausnimmt. Naja, was heißt politisch? Ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, wenn ich mir die Top 5 anschaue, das waren, ich sortiere mir das auch mal gerade nicht, dass ich völligen Unfug erzähle. Genau, die ersten 5 Plätze, das waren alles keine schlechten Beiträge. Ja, ja, aber dementsprechend, man muss dazu, also man muss es schon in den Kontext setzen. Ja, man muss es aber auch in den Kontext setzen, dass wir in den letzten Jahren immer ESCs hatten, wo ein Beitrag relativ eindeutig ganz vorne war. Und das hatten wir jetzt mal zur Abwechslung nicht mehr, sondern wir hatten tatsächlich ein starkes Feld. Ich hatte, glaube ich, nur 2 Gelegenheiten im Finale pingeln zu gehen oder so. Ja, wahrscheinlich hast du Österreich genutzt. Während Österreich war ich sogar ein Rauchen, ja. Du hast den zweiten Beitrag weder im zweiten Halbfinale, weil du es ja nicht gesehen hast, noch, das heißt, du kannst gar nichts über Österreich sagen. Ich habe den österreichischen Beitrag im zweiten Halbfinale gesehen. Ach so. Ich habe das erste Halbfinale nicht gesehen, das zweite habe ich mir ach so, gegönnt. Okay. Okay. Lass uns über die 3 großen Elefanten im Raum reden. Es waren gar keine Elefanten auf dem ESC. Doch, es gab 3 große Elefanten. Okay. Der erste Elefant war die Niederlande. Achso, der Elefant war aber nicht im Raum. Den haben sie sehr eindeutig nicht stattfinden lassen im großen Finale. Ja, man muss dazu sagen, der Elefant hat sich ja wohl laut Presseberichten benommen wie der Elefant. Also er hat sich selbst benommen wie der Elefant im Porzellanladen. Dementsprechend ist er doch der Elefant im Raum. Ja, tatsächlich haben sie nicht erklärt, dass die Niederlande nicht teilnimmt, sondern sie haben einfach nur gesagt, ja, von den 25 Teilnehmern, wer wird's wohl werden? Wo man auch nur dachte, ich hatte zu diesem Zeitpunkt nur mitbekommen, dass er beim Jury-Auftritt nicht teilnehmen durfte. Ja. Ob für die Abendshow war noch nicht klar und dementsprechend, ja, was sagst du denn dazu? Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass die Niederlande im Finale nicht dabei waren. Ich wusste das vorher. Ich fand es interessant, dass sie die Startnummern dann nicht angepasst haben. Dafür, dass sie es tatsächlich, ich habe es nicht im Originalton geschaut, sondern mit dem deutschen Kommentar. Ich weiß nicht, ob die Kommentatorinnen jemals etwas zu den Niederlanden gesagt haben, wahrscheinlich nicht. Der deutsche Kommentar hat irgendwann mal gesagt, dass die Niederlande nicht dabei sind, aber es wurde keine offizielle Erklärung dazu abgegeben und zu dem Fall selber kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Da gab es polizeiliche Ermittlungen. Was ich heute gelesen habe, ist wohl, dass wahrscheinlich Anklage erhoben wird wegen Beleidigung. Ich finde die Begründung der IBU nachvollziehbar, dass man seine Mitarbeiter schützen möchte, weil er die Anschuldigung im Raum stand, dass es einen Angriff gegeben haben könnte. Das sieht wohl nicht so aus. Da mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass der Umgang mit der IBU damit unter aller Kanone war. Dass man es komplett weggeschwiegen hat und dann auch einfach das niederländische Voting-Ergebnis vom IBU-Verantwortlichen bekannt gegeben wurde, ohne jede Erklärung, was denn da jetzt vorgefallen ist, fand ich sehr schwierig. Hat so nach dem gewirkt, was rechte Kreise gerne Cancel Culture nennen. Naja, gut, man wollte ja wahrscheinlich vermeiden, dass der Fernsehsender irgendwen hinstellt, der da irgendeinen blöden Spruch macht. Du kennst ja diese Gefahr, dass es in der Live-Sendung irgendwer doch nochmal was Dummes sagt. Ja. Du kennst ja Ina Müller beispielsweise oder Barbara Schöneberger, die dann auch mal ausschweifend erzählen. Mir ist aufgefallen, in der Zwischenzeit gibt es immer May we have your votes, please. Your 12 points, please. Das sagen die ständig. Und ich denke mir jedes Mal so, kann man nicht einfach wie bei den Oscars so eine 15 Sekunden oder 20 Sekunden denken und dann geht einfach eine Musik los und du sagst, so, und jetzt halt die Fresse. Dann hat man aber die Punkte noch nicht und darauf kommt es ja an. Das ist das Schwierige. Tatsächlich, das mit den Niederlanden, das habe ich heute dann nachgelesen. Es gab die Moderatorin, die Punkte bekannt geben sollte. Das war ihr Statement dazu, dass sie, egal was sie gesagt, was sie getan hätte an dem Abend, das wäre falsch gewesen. Wenn sie einfach nur die Punkte verlesen hätte, hätte sie sich Anfeindungen ausgesetzt. Wenn sie Stellung bezogen hätte zu dem, was passiert ist, hätte sie sich Anfeindungen ausgesehen. Und deshalb hat sie mit dem Sender besprochen, dass sie keine Punktedurchsage machen möchten. Mhm. Für mich nachvollziehbar. Kann ich verstehen. Mhm. Hätte aber die EBU kommunizieren können. War im Gesamtkontext aber zumindest schwierig. Vor allen Dingen, weil auch die Moderatorinnen wussten, es hat für mich so gewirkt, als ob die auch gar nicht so wirklich gewusst hätten, dass jetzt zu ihm geschaltet wird. Oder dass die das in letzter Sekunde gesagt bekommen. Und bei so einem großen und eigentlich professionellen Event erwarte ich eigentlich, dass man damit besser umgeht. Okay. Möchtest du dazu was sagen? Ich kann dazu sagen, dass ich versucht habe, zumindest nur der Kommentation zu folgen, den Moderatorinnen zu folgen, denn meine Kommentation war auf Tschechisch und damit hatte ich keine Chance, auch nur den Hauch etwas zu verstehen. Du sprichst kein Tschechisch. Nein, ich spreche kein Tschechisch. Ja, dementsprechend, ich habe dann auch nicht mitbekommen, warum man zu ihm hochgeschalten hat. Ich habe es dann irgendwann dachte ich so, spricht er für Dänemark oder für, stimmt, es gab ja keine Niederlande. Okay, ja, gut. Und dann habe ich es irgendwann einfach mir zusammengereimt, aber ansonsten, ja, ich drück's mal so aus, wenn man jetzt so liest, im Nachgang so ein bisschen liest, was da wohl passiert sein muss mit Handycam und was weiß ich was, dann muss ich halt sagen, ich weiß nicht, ob das so ein souveräner Umgang ist. Die Info mit der Handycam habe ich noch nicht. Also von daher ist es aktuell sehr viel IBU sagt, niederländischer Sender sagt. Genau, und dann gibt's, wie gesagt, es laufen Ermittlungen. Und wenn halt am Ende tatsächlich die Ermittlungen ergeben, dass es eigentlich ein Fehlverhalten der Mitarbeiterin war, möglicherweise. Ja. Und dass er einfach nur gesagt hat, hey, nimm dein scheiß Handy weg. Oder sonst irgendwas, was ich durchaus verstehen kann, weil wenn du da von der Bühne kommst und da steht eine Mitarbeiterin mit ihrem privaten Handy möglicherweise, dann ist das halt doch nochmal eine ganz andere Spur. Ich meine, ich hab im Stadion gearbeitet bei der FIFA-WM 2006 und in Stuttgart beim Spiel um Platz 3 und auf der Tartanbahn halt als Sicherheitsmann gestanden und Kollegen von mir hatten dann da ihr Handy dabei und haben da dann irgendwie haben Kameras dabei gehabt und haben Fotos gemacht. Also das ist schon so ein bisschen grenzwertig, sagen wir es mal so. Da musst du als Mitarbeiter halt in dem Moment eigentlich professionell sein. Ja, davon gehe ich tatsächlich erst einmal aus. Von daher, weil es eine Kamerafrau einfach war, von daher werde ich da einfach mal, wie gesagt, ich habe dazu keine Meinung, weil ich war nicht dabei. Es gibt keine Beweismittel irgendeiner Art, das ist so eine klassische Aussage gegen Aussage erst einmal und da finde ich steht es, ich weiß, dass man gerne in dieser Zeit immer Meinungen zu allem Möglichen hat, aber es steht manchmal auch einfach gut an, mal keine Meinung zu haben. Deswegen habe ich ja gesagt, ich wäre halt interessiert daran, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt quasi sich herausstellt, dass es eigentlich, möglicherweise hat sie ihn genervt, provoziert und sonst irgendwas und dann hat er quasi dann das scheiß Handy weg und ihr einfach das Handy weggeschoben. Sie hat es natürlich, das ist halt auch so ein Thema, weil so diese dann privaten Aufnahmen... Ja, dann hättest du aber von beiden ein Fehlverhalten. Also, ich weiß nicht, ob es die Sache dann besser macht. Naja, gut, wenn du da von der Bühne kommst, Adrenalin, tralala, ich weiß es nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst, lass es uns einfach abwarten, wir werden sicherlich mal bei Gelegenheit drüber sprechen. Ja, immer ein kleines Update. So, der zweite Elefant im Raum, wir hatten es witzigerweise beim zweiten Halbfinale, haben wir drüber gesprochen, haben wir witzigerweise dieses Thema nur kurz gestriffen, und zwar der israelische Song war ja tatsächlich ursprünglich ein politischer Song, man hat ihn dann umgeschrieben und jetzt ist es alles die Frage, ist es A, dann trotz allem noch ein politischer Song, der einfach nur einen anderen Text hat, aber eigentlich ist es ein politischer Song? Zweitens, war er wirklich so gut? Drittens, wie ist es jetzt eigentlich mit politischen Songs? Denn die Schweiz hatte auch einen politischen Song. Denn das Proklamieren von binärer Sexualität Mag zwar für den Mainstream tatsächlich was Normales in der Zwischenzeit sein, und wo du sagst, ja mei, jeder soll nach seiner Fasson glücklich vögeln, wen und wie und was er will und sich auch selbst fühlen, und wenn ich möchte, dass meine Pronomen Backstein und Häuserwand sind, dann ist das auch vollkommen d'accord und vollkommen in Ordnung, aber es ist halt etwas, was noch nicht so ganz 100% überall einfach angekommen ist, und es ist halt schon etwas, was proklamiert. Weißt du, wie ich meine? Ich bin tatsächlich der Meinung, dass The Code ein hochpolitischer Song ist. Deshalb finde ich das immer ehrlich, wenn die EBU kommt mit Dinge sind, das hier ist ein unpolitischer Wettbewerb, dann kicher ich leise vor mich hin. Ich könnte dir außer der Schweiz noch eins, zwei, auf jeden Fall, ja, drei, vier andere politische Songs nennen. Fünf eigentlich. Bei Jaco geht es auch um politische Dinge. Naja, gut, diese ganzen Female Empowerment Songs sind alles automatisch immer irgendwie politische Dinge. Und Zorra müssen wir jetzt noch nicht mal als politisch sehen. Das ist ja schon eher so gesellschaftskritisch. Ja, aber dann muss man den spanischen Kontext wieder dazu ziehen und dann ist das wahrscheinlich doch wieder ein Stück weit politisch. Aber genau das ist der Punkt. Also sie stellen sich da an, die IBU hat, glaube ich, tatsächlich auch eine sehr verquere Vorstellung davon, was ein politischer Song ist. Ich glaube, die haben Angst, dass Deutschland Hannes Wader dahin schickt. Oder Degenhardt oder sowas. Ja, ich muss ja dazu sagen, selbst so eine eigentlich spaßige Partynummer, die so richtig spaßig und partymäßig anmutete, wie die Nummer aus Estland, das ist ein hochpolitischer Song. Da ging es, glaube ich, sogar um Drogen und die sind illegal. Über diese Drogen wissen wir doch nichts. Ja. Worum geht's denn da? Da geht's um komische politische Verflechtungen in einem Land, und da geht's darum, dass die Polizei manchmal arme Menschen dann doch halt aufhält und sagt, ja, hier, guck mal, was sind das? Was sind das für Drogen? Hier. Mhm. Und das alleine muss man sich halt auch mal vorstellen. Also deswegen, für mich war die Frage wirklich politisch. Ja. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie offen politisch ist etwas, wie wenig offen politisch ist etwas, denn Heart of Steel, da ging es um ein Stahlwerk in einem Kriegsgebiet, das sehr, sehr lange standgehalten hat und wo über Helden quasi gesungen wurde, fast. Stefania aus der Ukraine 2022. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stefania nicht möglicherweise auch irgendwo Blümchen pflücken war. Aber es war die Mutti und, ne? Ja. Also. Ja. Und letzten Endes ist tatsächlich die Tatsache, dass, oder die physische Präsenz von Menschen wie Nemo oder auch Bambi Thug an und für sich so prominent auf einer Bühne in so einem Wettbewerb ist schon ein politisches Statement. Also, ja. Also, sie macht, und damit, der Song bleibt Hurricane War, wahrscheinlich ein, ich glaube auch für Eden Golan gilt es tatsächlich, ihre Anwesenheit selbst ist schon ein politisches Statement. Damit ist das auch ein politischer Song. Okay. Ja, oder? Aus meiner Sicht, ich hab ja gesagt, für mich die Schwierigkeit ist eigentlich, dass es ursprünglich mal ein politischer Song war. Wenn du da jetzt einfach nur einen anderen Text drauf machst, was aber offen kommuniziert wurde, ist es ja quasi dieses, okay, eigentlich ist es ein politischer Song, aber wir singen mal was anderes, weil wir das, was wir singen wollten, eigentlich nicht singen dürfen. Ja, wobei, also das hat, also da hat es, in dem Fall hat es spezielle Konnotationen. Es ist beim ESC in der Geschichte aber immer wieder vorgekommen, dass Lieder ins Finale geschickt wurden, egal wie, früher eher von Juries ausgewählt, beispielsweise in der Muttersprache gesungen und dann beim Wettbewerb dann doch auf Englisch präsentiert worden, was immer auch einen anderen Text zur Folge hatte oder dass tatsächlich irgendwie ein Text genommen wurde und der nicht von der Landessprache ins Englische übersetzt worden ist, sondern gleich tatsächlich noch irgendwie einen komplett anderen Text mitbekommen hat, solche Scherze. Also es ist immer wieder passiert. Ja, an der Stelle, die IBU soll sich mal locker machen. Das sage ich ja aber schon seit Jahren. Ist es ein guter Song? Keine Ahnung, ist es ein guter Song gewesen? Wie hast du ich den Auftritt? Ich fand ihn jetzt nicht so. Ich fand ihn jetzt nicht so pralle. Okay. Für mich war das eher so ein, ja, okay, Mai, es ist halt diese Damenballade. Ja. Nicht so wirklich schön. Also, grundsolide, wir hatten es ja, glaube ich, im Vorgespräch hat damals auch gesagt, es kann in die Top 10 kommen, weil es halt ein Sweet Spot trifft, so eine Nummer, aber ansonsten, also ich fand es jetzt nicht gut, die Damenballade hat aber durchaus einen Sweet Spot gelegentlich bei den Leuten in Israel ja auch, und dementsprechend, ja, kann schon weit vorne landen. Ja, eben, also wenn ich mir tatsächlich auch mal so die restlichen, wenn ich mal die restlichen Top Ten durchgehe, wir haben auf, also es ist letzten Endes ist das Kompromisslied, für das, wenn du sagst, du möchtest für jemanden anrufen, du möchtest nicht für die Schweiz anrufen, weil das war dir zu operettenhaft, Kroatien ist dir zu balkanesisch und zu Rim Tim Dagidim, die Ukraine war jetzt auch, die war ein bisschen drüber vom Pathos her, das kann ich verstehen, sage, das ist mir zu drüber. Frankreich war halt sehr französisch, das muss man auch mögen. Irland, aber grandios gesungen? Hä? Aber grandios gesungen. Ja, ich war instant schockverliebt. Ich war mir ja nicht sicher. Ich bin davon ausgegangen, dass der wie immer unter ferner Liefen läuft, aber der hat mich in der Live-Performance auch nochmal abgeholt und ich muss meine Äußerung revidieren, er ist doch in meiner Playlist gelandet. Genau, aber dann Platz 6, Bambi Thug, ja gut, da fällt mir immer noch nichts zu ein, es ist halt da, kann ich verstehen, dass man dafür nicht anrufen möchte. La Noia war, ja, ist halt auch eine ganz andere, ist kein klassischer Popsong, Armenien ist kein klassischer Popsong, der einzige klassische Popsong sonst in den Top 10 ist Schweden und der war... Der hat auch eine Überdosis 90er abbekommen nochmal. Also, ne, wofür möchtest du denn anrufen, wenn du einfach ein schönes Popliedchen haben möchtest? Und darauf hat sich offenbar ein Stück weit, ich glaube, das erklärt nicht alle Stimmen, aber es erklärt viele von den Stimmen, war der israelische Beitrag einfach prädestiniert dafür. Ja. Ja, genau. Also von daher, ja. Er hat verdient nicht gewonnen. Okay, ich hab noch eine weitere Frage, und zwar, also wir brauchen gerade beim Politiker. Wir haben noch einen Elefanten im Raum, ne? Ja, ja, den machen wir jetzt noch. Der kommt als drittes, aber da sind wir auf einem guten Weg hin. Das war der Elefant, ist noch nicht ganz abgefrühstückt. Ist denn Olli Alexander Dizzy, war das für dich ein politischer Song oder war das ein pornografischer Song? Hat er überhaupt gesungen? Also ich war während der 3 Minuten mit anderen Dingen beschäftigt. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass er gesungen hat. Also ich anders. Es gibt Frauen, die einen Bart tragen. Ja. Und damit auf die Bühne gehen. Ja. Und damit so ein bisschen provozieren. Es gibt auch Männer, die sich in Frauen umoperieren haben lassen und dann ein langes Kleid tragen und jeder sagt, übrigens, das war mal ein Mann. Das ist auch so ein bisschen auf die 12. Weißt du, so Anfang der 2000er war das noch so ein bisschen Provokation. Dann, wie gesagt, Ende der 90er, oder? 98 müsste das gewesen sein. Ja, so in dem Dreh. Ja. Auf alle Fälle eine Frau mit Bart. Ja. Dann hattest du zwischendurch auch mal einen Mann, der sich als Silberkugel verkleidet und Deutsch singt, obwohl er aus der Ukraine ist. Ja. Und dann hast du so ein bisschen Crossdressing bei der Schweiz. Aber was hat England da getan? England, die Story war, das ist das, was ihm in einem Darkroom passiert ist. Und dann hat man einfach nur 4 Typen miteinander Korpulationen simulieren lassen und ihn mittendrin singen. Möglich. Also wie gesagt, ich war beschäftigt während der 3 Minuten und ich wurde bei jedem Schnelldurchlauf explizit darauf hingewiesen, dass jetzt nochmal UK kommt. Also mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Keine Ahnung, ob 0 Punkte von den Zuschauern gerechtfertigt waren. Offenbar war es zu pornografisch für das Publikum. Das war ja für mich die nächste Frage gewesen. Da ruft ja eigentlich zentral auch die Gay-Community an. War denn das quasi so dieses, Leute, mal ganz entspannt, Crossdressing, Frauen mit Bart, ja, so ein bisschen, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein. Mary Olivia Newton-John, wie nennt man das? Du meinst Olivia Jones? Ja, Olivia Jones. Das ist Drag. Genau, Drag. Ja, das hat mir jetzt gerade gefehlt, das Wort. So ein bisschen Drag ist in Ordnung. Aber Leute, ihr müsst den Leuten nicht eure Sexualität komplett in die Fresse drücken. Die Theorie halte ich für gewagt, weil es gab Spanien. Moment, bei Spanien war aber eine Frau dabei. Bei Spanien war Donatella Versace ihre junge Schwester da. Ja, ja, aber da ging es ja um eine Frau und Männer. Bei England ging es ja nur um Männer. 5 Männer in einem Käfig. Kubus, in einem Kubus, die miteinander singen und korpulieren. Ja. Und das hat dich verwirrt, dass es keine Publikumsstimmen bekommen hat. Für mich war so dieses, also es bekam ja witzigerweise erschreckenderweise Jurystimmen in Mengen. Ja, das heißt. Also Großbritannien ist ja nicht letzter geworden. Er ist nicht letzter geworden, zu Recht, weil die Lieder, die hinter ihm waren, zum Teil schlechter waren. Ja. Ja. Ja. England. England. Großbritannien. Ja. Großbritannien. Ja. War bei den Jurys. Ja. 6 Punkte. Niedriger als Israel. Ja. Ja, weil Popsong. Und damit sind wir beim großen dritten Elefanten. Im Grunde, dadurch, dass wir über den ESC reden, ja, begeben wir uns ja in quasi vier Optionen. Entweder wir sagen etwas zu Israel, dann sind wir entweder böse, böse Antisemiten, ja, weil wir irgendwas Negatives drüber sagen, oder wir sagen was Positives drüber, dann sind wir aber böse, böse Genozidfreunde. Oder wir sagen übrigens nichts dazu, und zwar nichts Positives und auch nichts Negatives, dann sind wir entweder die schweigende Mehrheit, die einen Genozid hinnimmt, oder die schweigende Mehrheit, die den Antisemitismus hinnimmt. Das werden wir dann im Zweifel sogar beides, je nachdem, ja, aus welchem Blickwinkel. Mit anderen Worten, wir können es sowieso nur falsch machen. Ja, Herr Ausübsiedi, ich wollte kurz anmerken, dass das tatsächlich eine valide fünfte Option ist, einfach beides zu sein. Was? Antisemitisch und einen Genozid hinnehmend. Okay, das wäre dann noch, ja. Genau, das wäre die linke Position, die Marx gelesen hat und diese ganzen hegelianischen These-Antithese-Dinge kann. Okay, also das erste, was ich gelesen habe nach dem ESC auf Twitter. Und ja, ich sage weiterhin Twitter. Es war ein Fehler, dass du da warst. Es ist immer ein Fehler, diese App zu öffnen. Besonders nach dem ESC. Ja, ich wollte mir so ein Stimmungsbild mal anhören. Und das Witzige war, man hat, Entschuldigung, man hat irgendwie... Herr Ausefsiri, ja? Du hast ja ein Stimmungsbild abgeholt. Das ein Stimmungsbild auf Twitter zu irgendeinem Thema zu holen, ist wie auf einem AfD-Parteitag nach Positionen zur Migration zu fragen. Ja, ich wollte wissen, was jetzt diese Menschen, die eigentlich den ESC quasi nur mit dem Messer in der Hose anschauen, jetzt eigentlich denken. Und das Schöne ist, beim Thema Israel sind ja beide Seiten quasi dort. Also sowohl die nervigen Antisemiten, als auch diejenigen, die sagen, nee, Free Palestine, dieser Krieg ist ungerechtfertigt und so weiter und so fort. From the river to the sea und so, ja. Genau, from the river to the sea. Klingt übrigens nach einem schönen Chanson aus England. Könnte man was draus machen, ne? Ja. Ja, oder wie die alte deutsche Nationalhymne, Strophe, was ist es, 2? Das ist deutscher Wein und deutscher Sang, glaube ich. Mit den Flüssen ist Strophe 1. Ach, das ist Strophe 1, also okay, ja gut. Von den Flüssen bis zum Meer. Also, um das mal wieder einzuordnen. Also, wo stehst du jetzt eigentlich? War dieses Lied ganz, ganz schlimm? Hätte die nicht singen dürfen? Dies, das, Ananas. Das ist so, ich habe keine Ahnung, was man dazu sagen soll eigentlich tatsächlich. Weil, ja, sie war da. Ja, man hat sich entschieden, sie teilnehmen zu lassen, obwohl sie ursprünglich ein politisches Lied angebracht hat. Gut, wenn man das zulässt, dann ist sie einfach nur eine Teilnehmerin, Punkt, Ende Gelände, aus die Maus. Dann nimmt sie teil. Sie nimmt nicht an einem Land teil, das einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land zu Eroberungszwecken führt. Ja. Ja. Das ist, so, genau, soweit würden, glaube ich, tatsächlich sogar alle zustimmen, die nicht ihr Hirn bei Elon Musk an der Garderobe abgegeben haben. Man kann sich über den Krieg, den Israel gegen die Palästinenser im Gazastreifen führen, kann man sich natürlich die Frage stellen, wie viel davon ist sachlicher Krieg und wie viel davon ist Rache? Also der springende Punkt an einem Krieg ursprünglich war ja mal, dass du immer ein Kriegsziel ausgegeben hast. Manchmal. So. Und im Grunde müsstest du ja jetzt hingehen und sagen, okay, Herr Netanyahu, was genau ist eigentlich Ihr Ziel? Also, wollen Sie da irgendwas erreichen? Ist da irgendwo ein Punkt, wo du sagen kannst, so, und jetzt haben wir es, jetzt können wir Feierabend machen, nach Hause gehen, und jetzt ist vorbei? Oder gibt es diesen Punkt eigentlich nicht, solange er quasi noch mit seinen Prozessen möglicherweise auch zu tun hat, sprich im Grunde gibt es ja dieses Argument, dass er diesen Krieg ja eigentlich nur noch so lange durchzieht, weil er möglicherweise seine Politik sonst rechtfertigen müsste, seine restliche. Mhm. Also all das sind all solche Themen, die witzigerweise beim ESC eigentlich nichts zu suchen haben. Aber die, genau bei diesem ESC-Thema, seltsamerweise, ein Thema waren. Und das Erste, was ich dann gelesen habe, wie gesagt, war dieses, ach, guck mal, wie antisemitisch sind eigentlich die Jurys der Welt. Ja. Da gibt es ja einen klaren Beleg für. Schau dir die Zahlen an. Siehst du das so? Nö. Aber ist eine interessante Logik. So, die andere Sache ist, und deswegen habe ich vorhin so bitter nachgetreten und gesagt, ja, wenn man die beiden politischen Voten abzieht, also Ukraine und Israel sind, kann man ja, wenn man das möchte, auch als Publikumsvotum werten, ja, zu eben jenen Kriegen und zu eben jenen staatlichen Umgängen. Ja. Wie siehst du es? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Also ich möchte dir für die Ukraine eine viel einfachere Position anbieten, dass das kein politisches Statement Europas ist, sondern dass das möglicherweise daran liegt, dass die ukrainische Diaspora in Resteuropa in den letzten Jahren irritierenderweise aus total unerklärlichen Gründen sehr angestiegen ist. Ich weiß auch nicht so genau, was da passiert ist, aber irgendwie, also wenn ich hier so durch die Straßen laufe, sehe ich manchmal irgendwie Autos mit ukrainischen Kennzeichen und dann bin ich immer sehr irritiert, weil dann frage ich mich, wo kommen plötzlich diese Ukrainer her? Ist irgendwas in der Welt passiert, das dazu führen könnte, dass plötzlich in Deutschland Menschen aus der Ukraine leben und die dann vielleicht beim Eurovision Song Contest, wenn da Musik aus der Ukraine kommt mit einer Künstlerin, mindestens einer Künstlerin, die ein gewisses nationales Renommee hat, die in der Ukraine auch schon seit Jahren im Radio läuft, dass ich das vielleicht gut finde und wenn man dann da so voten kann, dass ich das vielleicht sogar tue, weil meine deutschen Nachbarn das auch tun und die möglicherweise sogar eingeladen haben zum gemeinsamen ESC gucken, weil ist ja irgendwie europäisches Kulturgut, könnte das unter Umständen sein. Eben genau das ist es. Das ist, und jetzt erklär mir dann noch Israel, also warum die Diskrepanz von 52 zu 323 Zuschauerpunkten? Du erinnerst dich, was ich gesagt habe, als ich die Top 10 durchgegangen bin und sie mit Israel verglichen habe? Ja, du darfst es gerne nochmal wiederholen. Das ist einfach ein ganz guter Popsong. Und das ist in den Top 10 der einzige okayische Popsong. Und der ist perfekte Durchschnittsware. Und das ist eine Jury, die auf musikalische Exzellenz, Musik-Entertainment-Exzellenz in irgendeiner Art und Weise abstellt, dass die sich nicht für die Milka-Schokolade interessiert, sondern eher die Schokolade vom Profi, der die herstellt, um mal einen Vergleich anzubringen. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Ja. Das ist der neue Aufreger auf Twitter, das Zeilenende vergleicht Israel mit Milka-Schokolade. Ach ja. Ja, wie gesagt, für mich war es tatsächlich so, ich habe ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die tschechische Kommentation gehabt habe, auch nicht den Kontext für die Buß eingeordnet bekommen. Also ich habe Buß gehört und ich dachte so, okay, das Bu bei Österdingenskirchen quasi die Bewertung vorgelesen hat für Holland, also für die Niederlande. Das war möglicherweise der Kommentar auf dass man die Niederlande ausgeschlossen hat, aber ich wusste nicht, warum da gebuht wurde. Ja. Das ist aber auch in der deutschen Kommentation nicht erläutert worden. Okay, also ich, wie gesagt, da habe ich nur die Möglichkeit, da habe ich für mich dann gedacht, okay, möglicherweise, weil die Niederlande ausgeschlossen wurde. Als Israel dann kam, wurde ja auch gebuht. Da dachte ich mir, okay, Greta ist da. Greta war ja auch da. Ja, die ist einfach mit ihren Jungs und Mädels laut genug. Aber irgendwie, Es wurde auch schon geboot, als es dieses Good to Go gab. Als sie gefragt haben, sind die Punkte da und valide und alles drum und dran, und dann hieß es, ja, you're ready to go. Achso, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Da wurde auch geboot. Und da dachte ich mir so, Ich vermute aber mal, das war auch eine Reaktion auf, weil sie die Niederlande ausgeschlossen haben. Weil es ja der IBU-Verantwortliche war. Eben, deswegen, ich hatte es nicht verstanden. Also, warum? Weil es nicht, also es wurde nicht eingeordnet, warum jetzt geboot wurde. Ja. So. Ansonsten müssen wir noch zu irgendwelchen Dingen Stellung beziehen. Uns Freunde machen, uns Feinde machen, uns Ja, weiß ich nicht. Also, wie fanden wir den deutschen Auftritt? Ja, ich fand jetzt tatsächlich das Bühnenbild gar nicht so schlecht. Ich fand seinen Song, also seine Performance grundsolide, hatte ich ja auch schon im ersten Halbfinale gesehen und fand sie grundsolide. Ja. Wie gesagt, für mich nichts, wo ich jetzt sage, wahnsinnig toll. Dass es so weit oben gelandet ist, liegt ja auch zentral an den Jurystimmen. Wobei ich jetzt mir natürlich irgendwelche Theorien erspare, warum so viele Jurypunkte an andere Länder gegangen sind, weil man sich ja möglicherweise Jurypunkte für ein Land sparen konnte. Das ist tatsächlich passiert. Die niederländischen Votes sind rausgenommen worden und alle Länder, die hinter den Niederlanden platziert sind, sind eine Stufe hochgerutscht. Nein, ich meine, es ist anders. Ach so. Das wäre ja die andere Logik, dass man quasi nicht für die Niederlande abstimmen konnte. Also man konnte ja gar nicht abstimmen dafür. Ja. Nein, die Theorie ist doch, dass Israel so wenig Punkte gekriegt hat, weil die ganzen Jurys ja alles solche bösen Antisemiten sind. Und du meinst, das sind alles die mussten aber die Punkte ja dann irgendwem geben, und dann haben sie es den Deutschen gegeben halt, unter anderem. Das ist eine total logische Theorie. Ja. Ja. Die gefällt mir sehr. Ja. Ich fand auch tatsächlich den deutschen Beitrag überraschend gut, und das einzige Manko in Anführungszeichen, woran man dann arbeiten könnte, war seine Präsenz auf der Bühne ist nicht ganz der richtige Begriff, sondern was er mit der Bühne veranstaltet hat. Ich finde, es gehört dazu, wenn du nicht gerade Slimani bist und auf der Bühne liegst und dann auch noch die komplette Musik weglässt und nur noch deine Stimme wirken lässt, musst du die Bühne eigentlich stärker bespielen. Wenn du dich entscheidest, eine Performance zu machen, dann perform die ganze Bühne. Also ich meine, ich hatte ja in der Folge davor, direkt freitags davor, also die Big Five, da hatte ich ja noch so gemutmaßt, vielleicht funktioniert er ja für Jurys, hat er in dem Fall jetzt dann auch, sehen wir ja auch. Ja. Und ja. Genau. Ich weiß bei den Jurys immer nicht, ob sie, auch da müsste man natürlich jetzt die Frage stellen, wie entscheiden Jurys, und möglicherweise sagen Jurys halt auch nicht zwingend, wow, das war ein richtig guter Auftritt, so im Sinne von, die bewerten die Dinge, sondern möglicherweise bewerten auch die Jurys den Impact und die Bedeutung von Songs, denn wenn du dir anschaust, wie die Jurywertung ist, dann ist da mit großem, wirklich großem Abstand auf Platz 2 und Platz 3 operiert worden. Also die Jurys haben quasi mehr auf Einheitsbrei gesetzt als jetzt die Zuschauer. Die Zuschauer hatten tatsächlich eine wesentlich größere Varianz bei den großen Stimmen. Also 337 zu 307 zu 323, das sind nur marginale kleine Abstände in den Top 3. Wenn du die Top 3 bei den Jurys nimmst, dann hast du 365 auf 218 auf 210. Also das sind schon deutliche Abstände. Da ist dann wesentlich mehr Gleichströmigkeit, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das verbindende Element bei den Jurys ist, muss man sich eigentlich jede Jury einzeln anschauen, weil jedes Land bestimmt ja, wer in der Jury sitzt. In Deutschland beispielsweise in diesem Jahr Aaron Scheer und Das Bo. Also das ist auch schon eine gewisse breite Spanne, die da in der deutschen Jury sitzt. Ja, aber letzten Endes sind das halt musikalische Profis. Deshalb wundert es mich tatsächlich eigentlich nicht. Deshalb fand ich es tatsächlich erstaunlich, dass so wenig Spreizung noch in den Juryboards drin war. Es hätte auch deutlicher ausgehen können. Ja. Gut. Genau. Gibt's für dich honorable Mentions, irgendwas, was du aus dem ESC in diesem Jahr mitnimmst? Ich nehme mit, dass die Finnen eine sehr, sehr geile Nummer hatten, die tatsächlich die Bühne perfekt genutzt haben. Die gesamte Bühnenshow von den Finnen war grandios darauf bezogen, dass er eben keine Hose anhat und man das ja nicht zeigen darf. Und deswegen hat man immer irgendwas vor seinen Unterleib getan, damit man ja nicht sieht, ob da als möglicherweise ein Pillermann rumhängt oder halt nicht. Und dementsprechend, das war für mich grandios. Interessant, dass es im Finale so überhaupt keine Punkte mehr so richtig gecatcht hat. Sehr traurig bin ich so ein bisschen bei Estland. Ich habe keine Ahnung, warum das so komplett daneben ging. Warum das überhaupt nicht gefruchtet hat, so sowohl bei den Jurys als auch dann beim Publikum. Also eigentlich war da ja sehr viel Spaß, aber vielleicht kam genau diese Nummer quasi auf der Bühne gar nicht so rüber. Plus vielleicht war es einfach dieses Jahr nicht das Jahr für eher spaßige Beiträge. Und dann muss man natürlich dazu sagen, Spanien hat genau das getan, was wir ihm unterstellt haben, nämlich viel Opulenz auf der Bühne, sagen wir es mal so, viel Interaktion auf der Bühne, aber der Song halt trotz allem nicht so der Knaller. Aber das war ja das, was wir schon im Vorfeld gesagt hatten. Es wurde ja bei der Auswahl in Spanien vor allem auf Inszenierung auf der Bühne geachtet und weniger auf den Song. Ja. Das stimmt. Ja, wie gesagt, die Tschechen, schade, dass sie es nicht ins Finale geschafft haben. Österreich hätte ich auch tatsächlich ein paar mehr Punkte gegönnt. Interessant fand ich, dass es dieses Jahr nur ein einziges Mal 0 Punkte gab. Das war in Jahren davor auch schon häufiger mal so, dass es mehrere Kandidaten gab, die mal bei der Jury, mal bei beim Publikum mit 0 Punkten abgegangen sind. Also Finde ich es auch ein Beleg nochmal dafür, dass die Qualität in diesem Finale einfach insgesamt hoch war. Ja. Und selbst wo ich sage, wo es echt abgefallen ist, sowas wie Österreich oder Slowenien oder Portugal, dass es da trotzdem Liebhaber für gibt. Na, vor allem Jury-Liebhabereien halt auch. Auch da muss ich dazu sagen, Portugal bei den Jurys 139, bei den Zuschauern 13, das ist auch schon irgendwie so ein bisschen schwierig. Naja, es war jetzt. Ich kenne mich mit Fado nicht aus, aber es scheint offenbar ganz handwerklich gut gewesen zu sein. Es war trotzdem schrecklich. Ich fand's eher fade als Fado. Oh. Der kommt tief, Leute. Jetzt mal ganz ernsthaft, beim Publikum war Portugal ungefähr auf einem Level wie Deutschland. Es liegt nur deswegen vor uns, weil es die Jurys halt noch mehr geliebt haben. Das kann sein. Wie gesagt, ich war pinkeln. Ja. Übrigens auch, trifft übrigens auch für Luxemburg zu. Auch da 83 Punkte Jury, 20 Publikum. Also auch da. Wobei man, wie gesagt, da die Frage stellen muss, ist es möglicherweise dem politischen Thema geschuldet? Möglicherweise. Starke Frau und so, ne? Ja, wer weiß. Luxemburg muss man zugutehalten. Luxemburg hat in diesem Jahr ja sein Comeback beim ESC gegeben. Die müssen erst noch mal ein bisschen üben. Da erwarte ich Großes. Nachdem in diesem Jahr Nemo, Céline Dion quasi 2.0 ist, schickt dann Luxemburg einfach nächstes Jahr Vicky Leandros 2.0 und wir erleben dann einen luxemburgischen Sieg. Gut. Und dann jetzt unser Song für Bern, oder wo wird es stattfinden? Weiß man es schon? Nee, man weiß es noch nicht. Ich hoffe aus naheliegenden Gründen auf Basel. Och, ich hätte jetzt auch Luzern. Naja, aber nach Basel kann ich mit dem Zug fahren. Ohne umsteigen. Ach so, das meinst du. Ja, ich hätte... Aus ich hätte naheliegenden also, Gründen, lieber Aushilfsjedi. Ja, bei mir geht es eher vor der Lulz. Luzern. Luzern klingt lustig im Englischen. Ja. I travel to Luzern. Ja. Our song for Luzern. Das wäre was für England. Oh Gott, wie furchtbar. Ich will jetzt schon nicht. Oder Zürich. Ich glaube, da ist es Zurich, oder? Zurich. Ich glaube, auf Englisch ist es Zurich. Ja, gut, dann kannst du ja quasi den italienischen Song, der wäre dann From Syracuse to Zurich. Oh. Ja, die Schweiz, die bietet sich an für Wortspiele in dem Fall. Ja. Mit ein bisschen Muscle fährt man nach Basel. Ja, und weil die Schweiz so furchtbar neutral ist, bekommen wir am Ende einfach alle 12 Punkte. Ja. Und wenn Deutschland gewinnt, wer gewinnt? Und wenn Deutschland dann gewinnt, dann heißt es, wollen die uns einen Bären aufbinden. So. Gut, und von meiner Seite aus war es das jetzt schon mal. Und du kannst jetzt natürlich noch... genau erklären, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist bei Finnland, also warum das nicht gewonnen hat und warum die Schweden so verhältnismäßig schwach abgeschnitten haben. Von meiner Seite aus war es Tschüss. Ich habe die Fragen wieder vergessen, aber Schweden hat meiner Meinung nach tatsächlich ein guter Teil der Platzierung erklärt sich bei Schweden daraus, dass die als Nummer 1 gestartet sind und viele den Song dann auch wieder vergessen haben, weil so gut war er dann auch wieder nicht. Vor allem war er anstrengend. Aber ein guter Einstieg. Achso, Finnland. Naja, weil wenn man No Rules fordert, dann muss man auch damit leben, dass man der Regellosigkeit anheimfällt und keiner Punkte gibt. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Du hast die Fragen vergessen und der Song war zum Vergessen und er heißt Unforgettable. Und du schimpfst mich wegen Flachwitzen. Das ist Tschüss. Sehr lieb, dass du meinen Metagag erklärt hast. Thorla.